es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen soll für den größten gehalten werden. Ihr aber sprach zu ihnen: Die weltlichen Könige herrschen, die Gewaltigen heißet man gnädige Herren. Wir aber nicht also, sondern der Größeste unter euch soll sein wie der Jüngste und der Fürnimmste wie ein. Welcher ist der Größeste, der zu Tische sitzet, oder der da dienet? Ist nicht also, dass der zu Tische sitzet. Ich aber bin unter euch wie ein Mann.